herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 39, 2013, mit Volldampf voraus, heißt es da. Und das ist hauptsächlich auf die erste Meldung, die mir die Woche ins Augenlicht gefallen ist, ja, um es mal ein bisschen komisch auszudrücken. SteamOS, ja, das neue SpielOS auf New Plus Linux Basis, ja, und damit kommt eben Linux in den Gamer-Bereich voll und ganz rein. Ja. Steam hat ja schon längere Zeit mit Linux geliebäugelt und hat auch dieses die Steam-Plattform auf Linux gebracht. Ja. Und jetzt bieten sie also demnächst auch ein komplettes OS an, ja, das man installieren kann und das nur für Spiele gedacht ist. Und da ist auch die Basis eben dieses New Plus Linux. Und das ist eine ganz interessante Entwicklung, hätte man so gar nicht erwarten können. Allerdings ist es auch logisch, wenn ein dediziertes Betriebssystem für Spiele gemacht wird, dass dann eben auch ein paar Nachteile wegfallen, die bei Linux bisher immer dazu geführt haben, dass die Spiele eben nicht so häufig umgesetzt wurden für Linux, ja, auch bei Steam gab es ja in diesem Shop gab es bei weitem nicht alle Spiele für Linux auch, ja. Ah, aber auf jeden Fall, wenn dann etwas so dediziert ist, dann können sich die Entwickler ja drauf einstellen. Da weiß man dann, das sind die Treiber vorhanden, auf jeden Fall, ja, im Minimalfall, und das ist so und das ist so. Und dann können die Entwickler hier ihre Programme gut anpassen. Das Problem war halt bei New Plus Linux, dass es so viele verschiedene Distributionen gab und die waren teilweise so unterschiedlich, ja, dass es da eben Probleme gab. Und erst als sich hier ganz klar ein Linux-System, nämlich Ubuntu, rauskristallisiert hat, dass das mit Abstand weit verbreiteste Linux ist, da haben dann einige angefangen, eben Spiele zu entwickeln und also im großen Stil zu entwickeln. Und da gab es dann eben auch das Steam für dieses Ubuntu-System. Und da macht eben jetzt in 2014, ja, wird eben dieses SteamOS starten, und die Firma Valve, ja, die Steam ja macht, die werden es dann also nächstes Jahr anbieten. Ja. Und das ist eine schöne Geschichte, finde ich. Das ist korrekt so, das ist richtig so, und das wird auch sicherlich die Spiellandschaft ein bisschen aufmischen. Man kann sich das eben zusätzlich, wie es auch häufig mit den Linux-Distributionen gemacht wird, nebenbei installieren, neben Windows, wenn man das dann unbedingt braucht. Aber ehrlich gesagt, das wird in dem Sinne schon die Landschaft verändern, weil eben viele Windows nur noch drauf haben zum Spielen. Ja, es ist tatsächlich so, dass immer mehr Leute Linux benutzen, weil es ein sehr sicheres, unkompliziertes System mittlerweile geworden ist. Also Ubuntu zu installieren, das geht ruckzuck, ein paar Mausklicks, ja, und schon läuft das Teil, und das läuft dann auch. Ja. Und da wird dann eben Windows als System draufgelassen, damit man eben auch spielen kann. Ja. Und wenn hier das SteamOS sich wirklich durchsetzen sollte, ja, da kann dann auch hier eventuell drauf verzichtet werden, das Windows zu installieren. Man muss natürlich auch sehen, Valve ist eine eigene Spieleschmiede eigentlich und macht jetzt halt auch mit dem Steam für andere Firmen eine Plattform, sagen wir mal. Aber nicht alle Firmen werden natürlich bei Steam ihre Spiele anbieten, ja, oder für das SteamOS dann. Zum Beispiel der nächste Top-Titel wird Battlefield 4 sein im PC-Bereich. Nächstes Jahr wird auch garantiert GTA 5 kommen, ja, vielleicht sogar früher. Ja. Wir haben nicht alle Hoffnungen zerschlagen, auch wenn sie noch so klein sind. Und dann hat man eben wieder die Situation, dass man dann vielleicht doch das Windows braucht, weil eben es unwahrscheinlich ist, dass das dann auch über Steam kommt. Oder, wer weiß, ja, Battlefield an sich, da wird es vielleicht nur eine Frage der Zeit sein. Aber wir müssen mal abwarten. Auf jeden Fall ist die Richtung, finde ich, ganz gut mit dem SteamOS. Und es ist sogar so, dass es jetzt nicht mit Linux gegen Windows zu tun hat, sondern im Gegenteil, selbst unter Windows ärgern sich viele Benutzer, dass man eben für Spiele, gerade solche Top-Titel Battlefield 4, eben den PC extrem optimieren muss, ja, das System optimieren muss. Und da hat man seine Arbeitsoberfläche vielleicht, ja, auch wenn man überhaupt gar kein Linux benutzen will jetzt, sondern Windows hat und zusätzlich eben das SteamOS für Spiele installieren will, ist das sinnvoll, weil man muss eben nicht mehr so viel umkonfigurieren für das Spiel und man kann eben dann hier auch andere Sachen, sage ich mal, nutzen, vor allem Hintergrundtasks, die man für die tägliche Arbeit praktisch braucht, aber für Spiele, die stören. Die sind im Hintergrund, die laufen, die stören. Ja. Es ist ein großes Problem. Da hatte ich auch schon früher mit zu kämpfen gehabt. Und als ich noch kein Linux, ja, ich habe tatsächlich mal ganz kurze Zeit, ja, auch Windows als meiner Hauptoberfläche gehabt. Wirklich nur kurze Zeit, aber war tatsächlich der Fall. Da hatte ich immer das Problem, dass eigentlich die ganzen Tools, ja, die Widgets, wie man das damals genannt hat, die eben im Hintergrund liefen, die Hintergrundtasks und in der Taskleiste, ja, die man brauchte, die nützlich waren, ja, im normalen Arbeiten, ja, dass die eben massiv gestört haben. Und wenn man dann gespielt hat, dann musste man eben diese ganzen Tasks abschalten, beenden, oder eben Profile anlegen, ja, das eine für zu spielen, das andere für zu arbeiten. Und das war sehr, sehr nervig. Und jetzt hat man hier ein getrenntes System, wo eben das eine System perfekt, optimal, nur und ausschließlich für Spielen optimiert ist, ja, und das andere System, was es auch immer ist, ob jetzt Windows oder ein anderes Linux, das ist dann eben für die Arbeit optimiert. Und zwar nur für die Arbeit und dann kann man das dort auch besser machen. Also insgesamt äußerst positiv. Ich hoffe, dass es auch hier einschlägt dann. Ja, jetzt komme ich natürlich von A nach was. Nein, das darf ich jetzt hier nicht sagen. Ja, schon muss ich wieder die Folge als explizit markieren. Aber ich mache jetzt mal einen Riesensprung. Und zwar habe ich einen Artikel gelesen heute, der mal kritisch hinterfragt in einem offenen Brief an die Wissenschaft. Ja, als ob es da eine Institution gab. Also die Wissenschaft, ja. Was das eigentlich soll, warum sind wir heute eigentlich noch nicht so weit, wie wir eigentlich sein sollten in der Wissenschaft, mit der Forschung, mit den neuen Entdeckungen, neuen Erfindungen. Entdeckungen sind begrenzt. Ja. Man kann nur noch etwas entdecken, wenn es etwas zu entdecken gibt. Aber die Konsequenzen, die wir daraus ziehen, was wir daraus machen, ja, die Erfindungen oder wie sich das auswirkt auf unser normales Leben, das ist nämlich die Frage, warum gab's oder gibt es so eine Stagnation? Ja, jetzt mögen einige sagen, Stagnation? Die Entwicklung geht rasend voran. Ja, die Entwicklung geht rasend voran, beispielsweise, dass jetzt Smartphones bald einen Fingerabdruckscanner integriert haben werden, um das zu entsperren. Ja, das zählt aber bei mir nicht als bahnbrechende wissenschaftliche Revolution, ja, das ist ein unnützes Feature, ja, für viele, das vielleicht höchstens noch ein paar Fingerabdrücke der NSA zuspielt. Aber ansonsten muss man noch ganz klar mal sagen, wo sind denn die großen Sachen, die unser Leben komplett verändern? Und man kann natürlich hier diskutieren darüber, woran das liegt. Hier wurde zum Beispiel ganz klare Fragen gestellt, wo sind denn die Roboter beispielsweise, die hier unsere niedrigen Arbeiten bereits erledigen? Ja, wo sind denn die Roboter, die im Haushalt aktiv helfen können? Außer ein Staubsaugerroboter hat's doch heute in unsere Wohnungen noch nicht wirklich so geschafft, ein Roboter, der wirklich hilft, ja. Das waren Visionen, die schon vor vielen, vielen Jahrzehnten, ja, zur Jahrtausendwende an geprangert wurden und viele Science-Fiction-Sachen oder Science-Fiction allgemein, ja, Utopien, Zukunftsutopien, die wurden ja auch dann früher real. Zum Beispiel 1700 noch was, ja, konnte man sich nicht vorstellen, dass man mal ein Telefongespräch führen kann, ja, überhaupt mit einer über ein Apparat, ja, und vielleicht konnte man sich auch Anfang 1900, ja, noch nicht oder Ende des 19. Jahrhunderts. Anfang des 20. Jahrhunderts vielleicht nicht so ganz vorstellen, dass man mal telefonieren kann mit einem kleinen Gerät ohne Kabelverbindung. Ja. Das sind die bahnbrechenden Erfindungen. Aber was dann groß kommt, sind quasi kleine Verbesserungen. Der Computer, das war eine große Erfindung. Ja. Aber den Computer gibt es schon seit etwa, wenn man das elektrisch jetzt begrenzen will, so bei ab, glaube ich, 1946 oder 48, ja, der ENIAC. Vorher gab es natürlich auch schon den Konrad Zuse, den Z3 beispielsweise. Das waren dann eben Erfindungen, die die Menschheit, die die Welt verändert hat. Aber seitdem gibt es nur noch kleine Veränderungen, keine so großen revolutionären Veränderungen mehr. Ja, das Auto war beispielsweise auch eine Erfindung. Aber wo ist denn jetzt, und das wird hier auch gefragt, nicht nur die Roboter fehlen, wo sind denn die fliegenden Autos? Ja, wo sind die denn? Das selbstfahrende Auto, ja, das wird bei Google jetzt unter massivem Aufwand entwickelt und langsam springen auch andere Firmen mit drauf und alle haben die Visionen, aber alle haben sie nur die Visionen. Die Visionen, die gab's schon vor zig Jahren. Warum ist es noch nicht real? Warum ist es noch nicht real? Die Technik dafür haben wir schon viele Jahre im Prinzip, ja. Und da muss eben jetzt losgelegt werden. Ja. Ein alleinfahrendes Auto, das hätte auch schon 2005 könne serienmäßig funktionieren. Ja, aber woran hängt es? Ja. Das wird man wohl so leicht nicht beantworten können, die Frage. Es wird auch weiter gefragt, warum gibt es noch keine Mondbasis? Warum gibt es noch keine Marskolonie? Ja? Warum gibt es eben diese vielen Sachen nicht, die hier in diesen Science-Fiction und Zukunftsreporten, die durchaus auch ernst gemeint waren, ja, mal vorhergesagt wurden. Ich denke, dass es hauptsächlich daran liegt, dass es an Fokus mangelt. Ja. Die Bevölkerung kann, und das ist wirklich ein großes Problem, weil man natürlich die Meinung der Großteil der Bevölkerung unbedingt respektieren muss. Aber die Bevölkerung kann auch nicht erkennen, wie wichtig zum Beispiel neue Veränderungen sind für die Zukunft. Ja, klar, ich habe es ja auch mal in der letzten Folge gesagt, die Deutschen mögen überhaupt keine Veränderungen beispielsweise. Ja. Manchmal muss man aber die Veränderungen erzwingen, damit ein komfortables, ein gutes Leben und manchmal auch ein Überleben in Zukunft gesichert ist. Und die Weichen dafür müssen schon lange vorher gestellt werden, sonst ist es zu spät. Ja, sonst ist es zu spät. Das ist immer wieder ein großes Problem bei diesen Sachen. Und deswegen sind auch, sagen wir mal, große Projekte kaum noch möglich in unseren Breiten. Ja, weil Das hat man zum Beispiel gesehen, ja, wie zum Beispiel Stuttgart 21, da wurde ein moderner Bahnhof sollte gebaut werden. Klar, das ist natürlich ein strittiger Punkt gewesen, dass die Kosten halt explodiert sind, und das wusste man ja schon vorher, dass die Kosten explodieren werden, ja. Deswegen gab es dann eben so eine Demonstrationswelle. Aber wenn man dann eben sieht, Volksentscheid hat übrigens ergeben, dass Stuttgart 21 gebaut werden soll. Das wurde eindeutig festgestellt von den betroffenen Personen in der Region, die wollen den Bahnhof haben. Also so ist es nicht. Aber man sieht doch, wie viele Steine in den Weg gelegt werden, ja, für einen Bahnhof zu bauen. Für einen Bahnhof. Jetzt stellt man sich mal vor, man müsste wirkliche Sachen, wirklich wichtige, große Projekte, Bauten, Städteteile verändern und umstrukturieren und bauen. Ja, das kann man ja gar nicht mehr, das kann man ja gar nicht mehr planen, das geht ja gar nicht mehr. Ja, und da hängt's eben dran, da hängt's eben dran. Ja. Es ist eine schwierige Sache, ja. Aber auch in den USA, in denen so großes, vor allem auch in New York geleistet wurde, im 20. Jahrhundert, ja, beispielsweise das Empire State Building, ja, zu bauen, ja, das war ein unglaublich, oder der Hoover Damm, ja. Das sind unglaubliche Leistungen, die kann man heute nicht mehr machen. Die kann man heute nicht mehr tun, ja. Eine Ausnahme scheint der Freedom Tower zu sein, ja, der da jetzt hochgezogen wurde. Aber wenn man dann mal wieder zum Beispiel nach Saudi-Arabien schaut, ja, Abu Dhabi beispielsweise, was dort gerade entsteht, runde Wolkenkratzer, die sogar hübsch aussehen, ja, unglaublich. Und da muss man dann schon sich fragen, wo hängt's, was ist das Problem, ja, und wo wird die Zukunft liegen? Also, wenn das so weitergeht, wird in 30 bis 50 Jahren die Zukunft in den Regionen Abu Dhabi liegen, ja. Weil dort wird momentan was geändert. Unglaublich Projekte, bei denen einem die Kinnlade runterfällt, werden dort gebaut. Und da gibt's keine Demonstration. Und die Leute stehen sogar dahinter. Und es gibt Ressourcen. Und da sind wir beim zweiten Problem. Ressourcen. Geld. Ja, Geld. Geld regiert die Welt, ja. Das war aber früher nicht ganz so ausgeprägt wie heute. Ja, man denkt, es ist immer umgekehrt, aber es ist eben nicht so, weil heute kostet alles zu viel Geld, aber es ist bei den maßgeblichen Stellen, zum Beispiel bei der Regierung, nicht genug Geld vorhanden, ja, um solche Riesenprojekte durchzuziehen. Ein Empire State Building hatte auch die Unterstützung vom Staat gebraucht, ja. Der Freedom Tower, das sind zwar private Projekte im Prinzip, also Freedom Tower zum Beispiel, das sind private Projekte, aber sie werden massiv unterstützt. Und da sollte doch mal, also wenn es da eine Demonstration gegeben hätte, eine groß angelegte Demonstration mit Sitzblockaden für den Freedom Tower zu bauen, ich glaube, da wäre es rund gegangen. Das hat sich keiner getraut. Und nur deswegen ist es auch möglich. Ja? Aber ich möchte nicht die Schuld den Leuten geben. Die Leute haben nämlich auch wegen dem Geld das Problem, dass sie nicht mehr einsehen, für die Raumfahrt zu investieren oder eben Projekte, Bauten zu machen, Flughäfen, die dann Milliarden kosten mehr, als man das geplant hatte, ja. Und das Geld fehlt dann unter Umständen woanders. Deswegen ist es durchaus zu verstehen, wenn die Leute dann sauer werden über solche Projekte. Aber das Problem ist, dass wir eben müde geworden sind, ja, die Visionen umzusetzen, weil wir denken, ja, und was bringt es? Was bringt eine Marskolonie? Was bringt eine Mondbasis? Was bringt Raumfahrt? Was bringt das und das? Ja, okay, ein fliegendes Auto könnten sich vielleicht einige noch mit anfreunden, andere wiederum nicht, die lieber ihr altes Auto, ihren Oldtimer pflegen wollen oder ihren alten Sportwagen. Und schon bei dem Wort Hybrid zusammenzucken, ja, oder Benzinverbrauch, ist mir egal, ich darf fahren, ja, freie Fahrt für freie Bürger, das war das Motto in den 70ern, ja, und damals war es gut. Warum? Was hat es getan? Es hat die Autoindustrie, die Entwicklung der Autoindustrie mächtig angekurbelt, ja. Heutzutage ist es aber ein Spruch, der genau das hemmt, Ja, genau das Hemd. Jetzt muss die Parole lauten, ja, weiterführende saubere Umwelt zum Beispiel, Entwicklung voranzutreiben, damit solche Projekte wie sagen wir mal, die Abschaffung des Verbrennungsmotors langfristig muss jetzt angegangen werden. Jetzt muss man es angehen. Ja. Auch wenn wenn jetzt die Leute eher dann immer negativ das Ganze sehen, oh, die Abschaffung des Verbrennungsmotors, nein, niemals. Ja, die Abschaffung der Pferdekutschen, zumindest mal für die normale Benutzung, hat halt auch mal eine Diskussion ausgelöst, ja, sogar sehr starke. Ja, aber dort war eben noch das, sagen wir, die Verhältnisse von den Demonstrationen beziehungsweise deren Auswirkungen oder deren Beachtung eben durchaus geringer, ja, und dann hat man es trotzdem getan. Trotzdem hat man es getan, dass zum Beispiel die Betreiber der Pferde, Kutschendienste oder wie auch immer, ja, oder die Hufschmiede und so weiter, die haben sich alle dagegen gewehrt, aber man hat gesagt, egal, das ist hier der neue Fortschritt, und man war in einer Aufbruchstimmung, ja, neuer Fortschritt, Fortschritt, Fortschritt, Fortschritt, Erfindung, die Zeit der Erfinder, ja, war das. Man hat sogar, ich muss mir mal vorstellen, zur Weltausstellung ein Stahlturm gebaut. Damals waren viele auch dagegen, es war ein Skandal, ja, es hat das schöne Paris verschandelt, haben viele damals gesagt. Heute ist es das Wahrzeichen von Paris, wo Millionen Menschen jedes Jahr kommen und romantisch am Eiffelturm, ja, hier flanieren, sich die Liebe gestehen und eine gute Zeit verbringen. Das muss man auch mal bedenken. Und die Projekte, die heutzutage nicht gemacht werden, sind die Projekte, die eben in Zukunft genau sowas vermissen lassen. Keine Perspektive mehr. Das ist eben richtig schade. Gut, gehe ich mal schnell weiter zum nächsten Thema. Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich zwei solche Themen heute so lange behandle. Deswegen muss ich ein bisschen aufs Tempo drücken. Interessant, die Serie von meinem Hassregisseur. Ich hasse ja J.J. Abrams. Der Mann hat Star Trek schon kaputt gemacht. Jetzt macht er vielleicht bald Star Wars kaputt, meiner Meinung nach. Ja, furchtbar. Der Mann, die sollte man also von solchen Filmen fernhalten. Und was da Paramount geritten hat, jemand, der Star Trek nicht mag, die Star Trek-Filme machen zu lassen, das ist, weiß ich auch nicht, aber das merkt man, ne? Auf jeden Fall egal. Die TV-Serie Revolution, die hat was. Und zwar geht es eben darum, was passiert, wenn die Menschheit auf einmal durch eine Katastrophe, ja, in eine stromlose Zeit zurückfällt. Ja, und zum Beispiel die zweite Staffel ist jetzt gestartet bei NBC. Und da geht es darum, nach dem, so ein postapokalyptische Science-Fiction-Serie, und da geht es eben darum, 15 Jahre nach dem globalen Blackout, Strom-Blackout, ja, wie es da aussieht. Und das ist schon ziemlich interessant. Und da kann man sich wirklich mal die Frage stellen, wie würde es denn aussehen, ja, wenn sowas passieren würde? Und wenn man sich da mal überlegt, wie abhängig man von dem Strom ist, ja, man ungeachtet dessen, ob es überhaupt möglich ist, oder wahrscheinlich ist, dass es ein globaler Blackout geben würde. Ja. Aber wie wird es da eben mit der Menschheit aussehen? Ne? Übrigens hat J.J. Abrams, als er die Serie mit der Serie angefangen hat, nicht gewusst, ja, dass immer noch sehr viele Menschen, ja, ohne Strom auf der Welt leben. Ja, in der Tat. Auch wir können uns das vielleicht kaum vorstellen mehr. Ja. Aber es ist in der Tat so, dass es durchaus sogar viele, also relativ viele Menschen gibt, die keinen Zugang zu elektrischem Strom haben. Ja. Brennpunkte sind in China vorhanden. Ja. aber auch in Afrika oder auch in Afrika, ja, und dass diese Menschen tatsächlich ohne Strom leben, beziehungsweise man muss es ja sagen, leben können, ja. Und das ist schon also alles eine Überlegung wert. Ja. Das würde ja eigentlich auch dazu führen, dass dann genau diese Menschengruppen einen deutlichen Vorteil haben. Ja. Ob jetzt hier unsere Selfies, ja, das muss man sich vorstellen, Justin Isariak ohne Strom, wie will die ja ein iPhone laden? Ja. Eine Katastrophe. Oder den Föhn. Ja. Also, es ist schon für unsere Sache, also unsere Gesellschaft würde in der Form auf jeden Fall zusammenbrechen, während eben beispielsweise die betroffenen Menschen in China und Afrika und auch in Teilen Südamerikas, das darf man auch nicht vergessen, ja, das wird immer so schön ausgeklammert, in Südamerika gibt es auch riesige Landstriche ohne Strom, ne? Die würden davon gar nichts merken. Für die würde das Leben ganz normal weitergehen. Ja, ganz normal. Die würden vielleicht nur sich wundern, dann in 20, 30 Jahren, warum die Luft auf einmal wieder so schön geworden ist. Ja. Warum die Nächte, vor allem die, wo noch in der Nähe von größeren Menschenansammlungen gewohnt haben, ja, die würden sich wundern, warum auf einmal so viele Sterne am Himmel zu sehen sind, ja, wenn die Lichtverschmutzung weg wäre nachts. Ne. Ja, also es ist schon sehr komisch. Ja, und ich gebe ja immer gern so solche Denkanregungen, das ist schon die zweite heute, ja. Die Forschung könnte weiter sein als erste und die zweite, Menschheit ohne Strom, was, wie wäre das? Ja. Einige Firmen arbeiten daran, dass man ja nicht ohne Strom ist. Zum Beispiel sein wertvolles Handy aufzuladen, ja. Ist ja schlimm, wenn man so eine super Hightech Kartoffel mit sich führt, ja, und auf einmal geht der Saft ab. Kein Notizbuch mehr, keine SMS mehr, keine Mails mehr. Man kann nichts mehr machen, kann sein Bankkonto nicht mehr checken, gar nichts mehr. Alles das, was man vorher gewohnheitsmäßig tut, ja, ist auf einmal geht's nicht mehr. Und was macht man dann? Man rennt wie eine getriebene Sau, ja, in den nächsten Coffeeshop, ja, was weiß ich, die Kaffeeketten haben sich ja gut etabliert, wahrscheinlich aus dem Grund, ja, und sucht mit seinem Netzteil, das man hoffentlich dabei hat, schnell irgendwo eine Steckdose, zack, und macht dann eben hier so eine Notladung und ja. Dann gibt es natürlich auch noch diese Ersatzakkus, ja, entweder wenn man noch Glück hat und so ein Handy hat, wo man Akkus austauschen kann, ja, wo einige in ihren Rucksäcken mit rumschleppen, oder auch die Notbatterien, das heißt, wo man die interne Batterie mit einem externen Ladegerät, das auch mit einer Batterie mit Strom versorgt wird, eben auflädt, diese Powerbanks, ja, und Nektar, ja, das könnte die Lösung sein. Nektar ist eine Brennstoffzelle, ja, die jetzt ausgeliefert wird sozusagen, ja. Also wird von Lilliputchen, ja, das ist eine Firma entwickelt, ja. Und mit dieser Brennstoffzelle sind also wirklich ist man also wirklich unabhängig, sagen wir mal so, um es mal kurz zu machen. Ja. Das Ganze reicht über mehrere Ladungen, also nicht nur Ladungen, sondern auch mehrere Wochen teilweise, ohne dass man hier dieses Gerät irgendwie aufladen muss, hat man Strom dabei, um jederzeit sein Handy aufzuladen. Also ist im Prinzip ein Powerbank und eine Brennstoffzelle ist drin. Die Brennstoffzelle arbeitet mit im Prinzip, das ist also kein Akku, der da jetzt speziell, also der da richtig drin ist. Es ist natürlich ein Akku drin, um die Energie zwischenzuspeichern, logisch, aber diese Brennstoffzelle, die schafft Energie und lädt damit selbst den Akku in dieser Powerbank auf. Und dann kann man damit eben sein Handy laden. Und es ist nicht teuer. Es ist nicht teuer, ja. Und diese Brennstoffzelle alleine, ja, die kostet ungefähr so viel wie 2 Tassen Kaffee, ja, zumindest wenn man es bei einer großen Kette holt. Das machen die hier offenbar die Firmen. $9,99 soll das kosten, diese Brennstoffzelle, und das ist schon ziemlich heftig genial. Und damit kann man dann das Handy zischmal aufladen, ja, also nicht so nur wie jetzt mit den normalen Akkus, und dass man da vielleicht zwei oder dreimal das Handy aufladen kann, dann muss man das auch wieder aufladen, sondern damit kann man eben sehr lange laden. Ja. Es ist so, ich suche jetzt hier gerade noch nach den genauen Zahlen. Zum Beispiel, wie viele Ladungen man da machen kann, aber ich glaube, das wird schwierig hier jetzt auszudrücken. Also, so eine Cartridge hat 55.000 Milliwattstunden Energie. Ja, 55.000 Milliwattstunden Energie, das ist schon jede Menge. Ja, und mir fehlen ein bisschen die Worte, weil es ist wirklich sehr, sehr schön. Ja. Hier wird gesagt, 2 Wochen, ja, bis zum Monat an Energie, die jetzt für Handys benutzt werden können. Also das heißt, wenn man so ein Gerät hat, könnte man mit diesem Gerät das Handy 2 Wochen bis einen Monat, also 2 bis 4 Wochen lang benutzen. So viel Energie ist in diesen Teilen drin. Der Test wurde mit dem iPhone 5 gemacht. Ja. Für Leute, die jetzt das Gerät, ihr Handy zum Beispiel, also wenn 20% Batterie im Verbrauch des Akku verbraucht ist, dann würde das also durchaus auch unter schlechteren Umständen einen Monat halten, diese Brennstoffzelle. Und das ist eine gute Sache. Also, hier kommt das eine zum anderen, und vielleicht wird es ja auch dann interessant. Eigentlich wollte ich hier dieses Thema jetzt ein bisschen länger machen, aber stattdessen verweise ich einfach mal auf den Link hier in der Beschreibung auf wochensicht.netcast.com. Und zwar geht es darum, Google ist 15, ja, 15 Jahre Google. Unglaublich. Und dafür gibt es eben hier auch einen Link zu einem Bericht, die Garage, in der Google tatsächlich gegründet wurde. Hier hat alles angefangen, und das hätte man ja nicht für möglich gehalten. Wie so oft, ja, es ist so eine typische Geschichte, in der Garage angefangen. Ich weiß nicht, ob das immer nur so gestellt ist oder so. Ja, Apple hat ja auch angeblich eine Garage angefangen. Ja, alle fangen irgendwie in der Garage an, aber naja, warum auch nicht, ist ja eine gute Sache. Auf jeden Fall, diese Garage ist auch jetzt erschlossen, ja, und dort drin gibt es auch jetzt einen Vortrag deswegen, ja, aus der Garage heraus. Und ich finde es ganz gut. Und die Geschichte von Google hat eben da begonnen, und das muss man sich mal wirklich verdeutlichen, wie wirklich zwei Menschen von einem normalen Wohnhaus aus praktisch, ja, es ist ja nicht alles in der Garage passiert, hoffe ich jedenfalls, wie da dann eben sowas wie Google aufgezogen werden konnte. Ja, ist schon faszinierend, und deswegen verdienen auch diese Leute auch Respekt. Ja. Auch die Leute, was mir heute wieder bewusst geworden ist, als ich auch in die offizielle Steve Jobs Biografie reingeguckt habe. Ja, ich habe Steve Jobs nicht gemacht. Ja. Für mich war Steve Jobs immer ein egozentrischer Perfektionist, ja, dem die Menschen egal waren, der nur seine Vorstellung, seine Vision umsetzen wollte. Ja. Aber letztendlich war er ein Mensch. Ja. Mit Schwächen, mit Problemen, mit guten und mit schlechten Dingen. Ja. Und das macht einem das ist schon bewusst, wenn man so eine Biografie liest. Und auch hier sieht man es, ja, dass hier Menschen dahinter stehen, ja, normale Menschen, die das machen. Auch der Rücktritt, und dann komme ich dann auch zum nächsten Thema auch noch, der Rücktritt von Steve Ballmer, ja, in Tränen bricht er aus oder kommt er rein, als er hier eine Rede hält zu dem zu seinem Abschied. Er hat ja seinen Abschied verkündet, ja, bis spätestens Ende des nächsten Jahres, und oder wenn ein anderer CEO gefunden wurde, und das wird sicherlich noch vorher gefunden. Da hat man auch gesehen und gemerkt, wenn man sich das Video anguckt, das habe ich auch verlinkt, wenn man sich das Video anguckt, dass auch Steve Ballmer ein Mensch ist. Ich meine, der Mann hat auch Microsoft mitgegründet. Es war nicht einer, wie jetzt der Nachfolger sein wird, ja, wie zum Beispiel, wenn es Elop wird beispielsweise, irgendeiner, ja, sondern es war auch einer der drei, ja, die Microsoft quasi mitgegründet haben. Auch wenn er vielleicht am Anfang den kleinsten Teil gehabt hat, ich kann schon nicht mehr sprechen, an dem Aufbau, so hat er doch seinen Teil daran geliefert, und die Größen, die erstmal ihm im Vor, also in der Öffentlichkeit standen, nämlich Bill Gates, ja, und der Paul Allen, ja, hat er doch auch als Dritter im Bunde die Firma maßgeblich mitgeprägt, und nach 33 Jahren tritt er jetzt zurück, ja, und war ja jetzt auch CEO, nachdem Bill Gates zurückgetreten ist als CEO. Und für ihn ist es natürlich ein, wie er selbst sagt, als ob er ein Kind verloren hätte. Ja. Und seine Emotionen, die er hier offenbar frei zeigt, zeigt halt auch, dass auch diese Menschen, auch diese Größen, ja, die wir immer gerne so beschimpfen, ja, gern als Prügelknaben verwenden für alles, was schief läuft, ja, auch was schief läuft im eigenen Leben, ja, haben wir immer diese Leute parat. Und auch hier gibt's auch Selbstkritik von mir, ja. Was habe ich nicht alles über Steve Jobs gewettert und gesagt. Ja, aber immer wenn man sich dann so Sachen anguckt, Pirates of Silicon Valley, ja, beispielsweise, bitte nicht diesen anderen Mistfilm angucken, ja, der hat mit der Biografie nichts zu tun. Oder wenn man dann eben so Biografien liest, auch inoffizielle, die auch probieren, jemand schlecht zu machen, so sieht man doch, dass da hinten Menschen stehen. Menschen. Keine Roboter, ja, sondern Menschen, auch wenn ihre Entscheidungen nicht mit denen übereinstimmen, mit dem, was wir getan hätten, ja, und man auch mal sich ärgern kann, man darf sich ärgern, man soll sich ärgern, aber man darf nicht vergessen, ja, dass persönlich diese Menschen eben genauso sind wie wir auch, mit Schwächen und mit Stärken, und das sollte man sich immer im Hinterkopf behalten. Ich werde noch sentimental hier, aber ich denke, es ist halt, wenn man so einen Blick drauf kriegt, ja, dann wird's eigentlich als klar, dass man vielleicht manchmal mit seiner Kritik auch über das Ziel hinausschießt, wenn man solche Leute kritisiert. Ja, Microsoft wird nicht meine Lieblingsfirma werden. Apple wird weiterhin nicht auf meinem Einkaufszettel stehen. Ja. Dazu müsste sich einiges ändern in der Firma. Ja. Aber ob jetzt das Tim Cook macht, Steve Jobs oder Steve Ballmer, ja, bei Microsoft, das spielt kaum eine Rolle. Gut, Steven Elop ist auch so ein Hasskandidat bei mir. Aber auch er, ja, ist halt ein Mensch. Ja. Und mal sehen, wie er, wenn er es denn macht, das Rennen, ja, die Firma leiten wird. Ich würde mir ja wünschen, es würde jemand, der jetzt noch nicht so im Rampenlicht steht, schaffen, CEO zu werden, um ganz neue Impulse zu setzen. Ja. Ich meine, Elop hat Nokia schon an die Wand gefahren, weil er nicht Android benutzen wollte. Ja. Ich hoffe, dass er nicht Microsoft dann auch noch an die Wand fährt, weil auch wenn ich Microsoft nicht mag, so ist es doch eigentlich der maßgebliche Teil der Computerlandschaft, die wir heute haben, immer noch. Und deswegen, ja, habe ich großen Respekt vor Steve Ballmer, vor Bill Gates, vor Microsoft, vor Apple und den Leuten, nicht dem Firmengebilden an sich, aber den Leuten, die da hinten dran stehen, wie zum Beispiel auch Steve Jobs und Tim Cook, die alles probieren, hier in die auf die Reihe zu kriegen. Und es ist gerade in diesen Zeiten momentan wieder mal nicht ganz so leicht. Ja. So wie es früher auch war in den 80ern, als man noch gar nicht gewusst hat, was Computer eigentlich bei normalen Menschen zu suchen haben wollen, ob sich diese Computerindustrie überhaupt durchsetzen kann, ja, auf dem Markt. Und heute ist es ähnlich wieder mit vielen Anforderungen, wo man nicht weiß, was die Zukunft da parat hat. Kann sich alles ganz schnell ändern immer. Auch einer, der sehr umstritten ist. Aber auch die Computerindustrie und die Computerprogramme und die Software, die wir benutzen, geprägt hat, wie kaum ein anderes System übergreifend. Ja, das ist Richard M. Stallman. RMS, sein berühmtes Kürzel. Ja, und der Mann, ich würde jetzt gern noch hier seine Lebensgeschichte machen, aber vielleicht mache ich das ein anderes Mal, ja, bei einer anderen Wohnsicht, weil es jetzt schon ein bisschen spät ist. Aber 30 Jahre, ja, vor 30 Jahren hat er also eine Kampagne gestartet, um Freiheit in der Computerbranche zu propagieren. Die New Public License ist daraus dann entstanden, ja, und er warnt jetzt gerade hier, jetzt zu unseren Zeiten, ja, genau darauf zu achten, dass wir freie Software benutzen. Also freie Software heißt nicht kostenlose Software unbedingt, aber freie Software heißt, die frei benutzt werden kann, die frei verändert werden kann, bei denen der Source Code einsehbar ist und die eben diese freiheitlichen Regeln für diese Software, wie zum Beispiel die New Public License, eben auch unterstützen und respektieren. Das ist besonders wichtig geworden in unserer Zeit jetzt mit den NSA-Skandalen, beispielsweise Abhörskandalen, Datenmissbrauch, nicht nur Datensammlungen von der Regierung, sondern eben auch von den Diensten, die hier angeboten werden, beispielsweise im Netz und so weiter. Ja. Also zunächst mal warnt, und das war nicht zum ersten Mal, aber jetzt speziell auf Hinblick von der Sache Datenspionage und so weiter und so weiter, ja, dass man also auf unfreie Software unbedingt verzichten muss. Denn es gibt keine Möglichkeit zu kontrollieren, was das Programm macht. Das Programm hat die Kontrolle über das System. Vor allem, wenn man ein unbedarfter Benutzer ist, dann kann die Software ist in Kontrolle über das System. Und man weiß nicht, was im Hintergrund die Software macht. Ja? Man kann zwar beispielsweise noch überprüfen, wenn man einen Netzwerkmonitor hat, was übertragen wird, aber wenn diese Daten zum Beispiel verschlüsselt übertragen werden, kann man ja nicht entschlüsseln. Das heißt, man weiß nicht mehr, was geht raus. Man weiß nur noch, es geht was raus. Und ja, bei Sachen wie zum Beispiel ein Browser oder ähnliches, natürlich geht da was raus. Beim Mailprogramm, natürlich geht da was raus. Und da kann man nicht mehr sehen, was geht raus. Man kann nur noch sehen, dass etwas rausgeht. Und der Rest ist Vertrauen. Reines Vertrauen. Und dieses Vertrauen wird eben ausgenutzt. Und wenn eben zum Beispiel eine Softwarefirma in den USA ist und es ist keine freie Software, dann kann die Regierung auch diese Firma dazu zwingen, und das wurde auch gemacht, das wird gemacht, das wurde gemacht, ja, und es wird hier sogar in einem sehr, sehr großen Ausmaß gemacht, wird die Firma gezwungen, Daten herauszugeben, umzuleiten oder sogar direkt gleich zu den entsprechenden Regierungsstellen weiterzuleiten. Die Firma darf nicht darüber sprechen. Sie darf auch nicht, sie darf überhaupt keine Stellungnahme dazu abgeben, dieses sogenannte Gagging Order. Ja, es ist unglaublich, dass es in unserer Zeit sowas überhaupt existiert, bei einem Staat wie die USA, aber es ist tatsächlich so, Freiheit, adieu. Und deswegen kann und muss der Anwender auch gewisse Selbstverantwortung mit auf sich nehmen und eben dafür sorgen, dass Open Source Programmen, die kontrolliert werden können, ja, dass nur solche Software benutzt wird. Das ist ganz wichtig. Und auch, dass man sich nicht zwingen lässt, zum Beispiel Software zu nehmen, bei denen andere Leute einen dazu zwingen, ja, unfreie Software zu benutzen. Beispielsweise Skype, ja, führt Richard Stallman hier an, ist so eine Sache. Wenn jemand Skype hat und er will mit Skype jetzt reden, dann musst du auch Skype installieren. Also wirst du gezwungen, unfreie Software einzusetzen. Ja? Und da muss man Größe beweisen, muss sagen, nein, mache ich nicht. Wenn du mit mir reden willst, bitte freie Software benutzen. Ja. Und ich weiß, es ist unfair, weil der andere kann ja sagen, okay, und wenn du mit mir reden willst, dann musst du Skype benutzen. Ja. Aber da muss man dann selbst sagen, und entscheiden, wie will man sich schädigen. Ja, ich gehe auch nicht in eine Raucherkneipe rein, weil ich keine Lust habe, hier mit Passivrauchen bombardiert zu werden. Ja, auch wenn ein Kumpel dann eben Raucher ist, dann kann er auch entscheiden, geht er mit mir jetzt in das Nichtraucher, in die Nichtraucherkneipe, ja, oder geht er mit mir eben nicht in die Kneipe. Ja? Ist nun mal so. Deswegen also hier Freiheit ist wichtiger, ja, als alles andere, ja, kann man sagen. Und deswegen ist das auch wichtig. Weiterhin warnt hier Stallman auch vor den Server Services, ja, die kurz SaaS, ja, Service as a Software Substitute, also ein Dienst, ein Internetdienst hauptsächlich als Ersatz für eine Software, ja, dass man da eben davon weggehen soll und lieber schauen soll, dass man Software, also Programme, Open Source Software einsetzt, die man auch kontrollieren kann, bei der man weiß, was los ist, ja, die geprüft werden kann von vielen Hunderten, von vielen Tausenden Menschen auf der Welt geprüft werden kann, und wenn Hintertüren eingebaut werden, die wären nicht lange existent bei beliebten Open Source Applikationen. Und dass man auch zur Not selbst auch Kontrolle haben kann über die Software, sofern man die Möglichkeiten hat, ja. Aber die Möglichkeit beginnt schon oft woanders, nämlich in dem Aufbau grundsätzlich, ja, wie so eine Open Source Software ausgebaut ist, dass man eben auch modulare Systeme oft hat, ja. Grundsätzlich ist es so eine Randerscheinung, die damit auftreten, dass man modulare Systeme hat, wo man dann eben auch sagen kann, nö, also ich habe hier mein Linux beispielsweise, nö, und ich mag das Unity beispielsweise nicht, na, mag ich nicht, oder ich mag das KDE nicht, gefällt mir nicht, ja, und das ist mir zu unterschiedlich. Ich nehme eine kleine leichte Oberfläche wie zum Beispiel Cinnamon, ja, oder Mint, Linux Mint, ja, mit der Oberfläche hatte ich auch Cinnamon, oder dieses Mate, ja, sind beispielsweise vom GNOME-System Abwandlung, oder ich setze das GNOME ein, ne, GNOME 3.10, gerade wieder super Sache, kompliziert, aber super Geschichte. Genau sowas, diese Freiheiten, ja, obwohl das System immer das gleiche ist, hat man die Möglichkeit, ganz andere Oberflächen drauf zu machen, die Oberfläche, die man gerade gerne hätte. Ja, das ist, solche Sachen sind eben wichtig, dass das möglich ist. Und das garantiert einem eben Software. Und gerade hier mit diesen Server, mit diesen Services, die eben hier Programme ändern oder Programme ersetzen sollen, ja, wollen, die sollte man dann eben mit Vorsicht genießen, weil sie eben dazu führen, dass man die komplette Kontrolle von sich weggibt. Nicht nur, dass man wie mit unfreien Software, wobei das auch schon nicht akzeptabel ist, aber selbst da hat man noch, sagen wir mal, die Möglichkeit, man zieht den Netzwerkstecker raus. Ja, und dann kann man zumindest mal für die paar Minuten, in denen man einen Netzwerkstecker raus hat, sicher sein, ja, dass nichts nach außen geht beispielsweise. Aber bei den Services, die im Internet sind und die dann die Software ersetzen, man hat überhaupt keine Kontrolle mehr über die Daten. Ja. Andere haben die Kontrolle. Und das ist eben da schwierig, und für Institute wie die NSA, ja, für Organisationen wie die NSA beispielsweise, die zum Beispiel auch Windows-Bugs bekommt, ja, bevor die gefixt werden, ja, dass die NSA dann noch schnell in Systeme eindringen kann mit diesen Bugs, ja, bevor die zugemacht werden. Da muss man schon sagen, also da bleibt einem kaum noch Spielraum zu sagen, ja, ich benutze so ein unfreies System. Ja, also wer das macht, der könnte auch die größten Geheimnisse per Postkarte verschicken. Ich bin sicher, das machen auch einige Leute und das ist auch denen ihr gutes Recht. Nicht jeder muss jetzt seine Daten geheim halten, wenn er das nicht will. Das ist immer das, was mich früher gestört hat auch, ja. Die ganzen Diskussionen zum Beispiel, wenn es darum geht, eben über solche Services, man gibt Google die Daten, ja, aber man muss sich bewusst sein, was man macht, aber man soll es machen dürfen. Ob es zu empfehlen ist, das steht wieder auf einem anderen Blatt. Gut, damit bin ich auch schon fast am Ende von der Rios Wochensicht diesmal. Ich habe fast eine Stunde heute gemacht, das wird immer schlimmer. Kurz, wenn ihr mal ein paar lustigen Bilder sehen wollt, ja, so mal richtig Leute, die so richtig erschrecken, ja, und so richtig ausrasten, erwachsene Leute, die richtig ausrasten, weil sie in so ein Horrorkabinett gehen, so ein Halloween-Horrorhaus da, ja, dann könnt ihr euch mal die Bilder angucken, ja. Hab ihr einen Link gemacht, oh Schreck, oh Graus, es geht rund im Albtraumhaus, ja. Und diese Institution gibt es schon länger. Das nennt sich Haunted House. Und das gibt's in Kanada in der Nähe der Niragara-Fällen, Nightmare4Factory.com, ist die Hauptseite von denen. Und also ich hab wirklich müssen mehr als grinsen bei diesen Bildern da drin, ja. Das gibt's noch nicht. Guckt euch einfach mal an und damit ist die Rios-Wochensicht am Ende. Jetzt ist fast schon hier das Ganze übersprungen. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt zu der Sendung oder auch einfach auch Kritik loswerden wollt, könnt ihr das machen. Google Plus Wochensicht, Rios-Wochensicht einfach oben in der Suche eingeben oder ihr schreibt mir eine E-Mail rio@thenetcast.com. rio@thenetcast.com. GPG-Key. Der KNU-PG-Key findet ihr auch auf der Seite, nämlich auf wochensicht.netcast.com. Dort findet ihr auch alle Links und Infos dazu. wochensicht.netcast.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken, thenetcasts.com mit S hinten. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund und haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.